getrunkenen, funkelnden Wein. Ade, nun ihr Leben geschieden muss sein. Ade, nun ihr Berge, du väterlich Haus. Es treibt in die Ferne mich mit dich hinaus. Die Sonne, sie bleibt am Himmel nicht stehen. Es treibt sie durch Länder und Meere zu gehen. Die Woge nicht haftet am einsamen Strand. Die Stirne, sie brausen mit Macht durch das Land. Mit eilenden Wolken der Vogel durchzieht und singt in der Ferne ein heimatlich Lied. So treibt es den Burschen durch Wälder und Feld, zu gleichen der Mutter der wandernden Welt. Da grüßen ihn Vögel bekannt über Meer, sie flogen von Fluren der Heimat hier. Denn die Blumen vertraulich umhin, sie trieben vom Lande die Lüfte dahin. Die Vögel, die kennen sein väterlich Haus, die Blumen, die pflanzt hier der Liebe zum Strauß. Und Liebe, die folgt ihm, sie geht Ade, nun ihr Leben geschieden muss sein. Ade, nun ihr Berge, du väterlich Haus. Es treibt in die Ferne mich mächtig hinaus. Es treibt in die Ferne mich mächtig hinaus.